3 Wochen lang hat er daran herumgepuzzelt. Nun guckt sein Ebenbild ihn von dem Teppich an. Doch leider, leider, Oggi hat's am Ende doch vermasselt, weil er das letzte Teilchen nicht mehr unterbringen kann. Der Vetter hat es mitgekriegt und guckt ironisch. Der puzzelt nämlich längst schon elektronisch. Nicht, dass der Herr Gevatter nicht versteht, dass Oggi schier verzweifelt ist, um Hilfestellung fleht. Dann nimmt Jack doch das Fernglas und was sieht er? Junge, Junge, das Loch fürs letzte Dingensbums klafft mitten auf der Zunge. Die Nummer mit den Stelzen hat es nicht gebracht. Old Jack hat insgeheim sich drüber totgelacht. Für einen, der wie er von Technik was versteht, gibt es für alles heutzutage technisches Gerät. Die Schwierigkeit besteht nur drin, es richtig einzusetzen und auch zu bedienen. In der Gebrauchsanleitung stand, mit Sicherheit gelingt es Ihnen. Ja, man darf nicht alles glauben, was die Leute drucken. Sonst wird man immer wieder in die Röhre gucken. Man soll auch nicht die Technik einer Sportart einfach so zu anderem missbrauchen. Das glückt selten irgendwo. Wäscheleinenakt, schlau ausgedacht, Erfolg verspricht. Wenn man das Teilchen nicht dabei hat, selbstverständlich nicht. Hängt dann das Seil noch durch, gerät man leicht ins Schwitzen. Wie konnte das der Joey nur stibitzen? Wenn man wie Oggi nicht mehr hangelt, nur an der Leine zieht, kann es passieren, dass man aus Versehen geheim gehaltene Dinge sieht. In Unterhosen und Servierschürzchen, oh graus, läuft Bobby oft vermutlich durch sein Haus. Schrankfertig hat der Bob die Wäsche heimgetragen. Zum Zustand unserer beiden hier lässt sich ermunternd kaum was sagen. Zumal das Puzzleteilchen, welch ein Mist, noch immer in des bösen Feindes Händen ist. Zu seiner Aufbewahrung eignet sich enorm gut eine Flasche, enghalsig von edler Form. Alles Kleber eben auch nicht alles klebt. Was bringen die jetzt angeschleppt? Das ist ein Bohrer. Aha, dachte ich's doch. Eine Sprengladung. Wozu auch brauchen die wohl sonst ein Loch? Mit seiner Werkbank, fahrbar, grob und feinmechanisch. Nun im Besitz des letzten Teilchens, deshalb seelenruhig, gar nicht panisch, gedenkt der Kater letztlich doch zu triumphieren, den Schlussstein an dem dafür vorgesehenen Orte zu platzieren. Das kennen wir ja nun schon zu Genüge, dass Joey nie genug von allem kriegt. Reicht es denn nicht, dass Oggis schmuckes Häuschen in Riesenpuzzle-Trümmern auf der Wiese liegt? Nein, jetzt wird Jack auch noch, der sich von Didi provozieren lässt, in einen Hinterhalt gelockt und puzzelfähig umgepresst. Das Haus bis zur Unkenntlichkeit verschandelt, hat über Nacht sich wieder rückverwandelt. Und auf der roten Teppich-Auslegware liegt schon der fertige Puzzle-Jack. Doch woran einmal so viel Spaß sie hatten, das müssen sie gleich nochmal haben. Diese Ratten. Dass die drei Kakerlaken gern den Kühlschrank plündern, ist nicht neu. Das gleiche gilt für Oggis Jagdmethoden, siehe Nudelholz. Und auf das Schreckgebiss der Firma nur nicht scheu, als Waffe ist er, wie sich zeigt, unangebrachterweise stolz. So bleibt dem Kater nichts, als wie gewohnt den Dreien nachzujagen. Findet das ebenerdig statt, so ist dagegen nichts zu sagen. Die Treppen aber bringen ihn ins Schnaufen und zum Hyperventilieren. Das letzte Stück schafft er schon oft nur noch auf allen Vieren. Der Kater hat das Rennen über. Erst recht das Kriechen auf den Treppen satt, weshalb er einen Lift zum Eigenhändchen-Einbau käuflich erworben hat. Um weiteren Pannen oder Schicksalsschlägen aus dem Weg zu gehen, kann man ihn hier die Bauanleitung überdimensional im Flur platzieren sehen. Und was soll ich euch sagen? Binnen einer Nacht hat er tatsächlich das Unglaubliche vollbracht. Jetzt drückt er nur noch auf den Knopf und schwuppdig ist er oben, vor ihnen, wenn die drei demnächst die Treppe aufwärts toben. Da geht die Post ab, Heidewitzka. Daran muss Oggi sich erst noch gewöhnen. Was soll's? Hauptsache kein Schnaufen mehr, zittrige Knie und Stöhnen. Dass er sie auch noch überlisten kann, so wie die drei ihn neulich, findet der Kater nach dem Lifteinbau, der mühsam war, erfreulich. Auch wenn die eingeklemmten Rache schwören, sie können im Moment doch nur die Frühnachrichten hören. Der Knopf, das hatte Oggi nicht bedacht, hat ruckartig und jäh den Lift zum Anhalten gebracht. Da hängt er nun im Aufzugsschacht. Das hätte man wiederum auch nicht gedacht, dass das Gewicht von drei Insekten die Seile reißen lassen, die gewiss noch nicht defekten. Im Fallen erhitzt der Aufzug sich und nichts ist da, was kühlt. Da kann man recht gut nachempfinden, wie sich ein Spiegelei beim Braten fühlt. Thank you. Natürlich will der Kater mit so vielen Aufzugstüren die Kakerlaken raffinierterweise in die Irre führen. Die haben Oggi selbstverständlich längst durchschaut und eine Watschelente lieb und harmlos aussehend gebaut. Wenn die mal Oggi nicht in die Parade fährt, wie seinerzeit das hölzerne, mit Kriegern vollgestopfte Pferd. Haben die Halunken sauber hingekriegt. Das ist eine Nummer durchaus reif fürs Varieté. Nur ist es da meist eine Jungfrau, ach herrje, die stocksteif auf den Lehnen zweier Stühle liegt. In einem Fahrstuhlschacht lohnt sich Festhalten allemal. Man überantwortet sich sonst dem freien Fall. Oggi noch immer auf dem Dach vom Lift, merkt, er wird plötzlich angehoben. Er sieht die Standuhr und er denkt, na, wen die trifft? Ja, glaubt er denn im Ernst, die fliegt nach oben? Da wird er auch schon von ihr mitgerissen. Das habt ihr euch gedacht, jetzt seid ihr angeschmiert. Zur Schaltzentrale sieht man eiligst Didi rennen. Was dann geschieht, kann man nur einen Aufzugsalbtraum nennen. Der dicke Hund trägt ein Korsett und übt, wie es den Anschein hat, für ein Ballett. Oggi, schon immer ein Ballettomane, deutet das Pas de Deux an aus Die liebende Roxane. Weil er sich nachgeäfft vorkommt und angemeiert, hat Bob den Kater mitsamt Lift durchs Dach gefeuert. Ein Wagen kommt. Das war das letzte Mal, brummt Zusteller Paul Deppe, dass ich so eine Kiste bis zur Haustür schleppe. Sender. Via Knopfdruck setzt der Kater in Gang den mühsam aufgebauten Elevator. Da stimmt was nicht. Das scheinen auch die Kakerlaken so zu sehen, die unvermittelt urplötzlich im Grünen stehen. Nein, nicht der Fußtritt an die Lifttür von Joey hat dieses Wetterleuchten ausgelöst. Auf jeden Fall schießt die geballte Energie, wie ich sehe, nach oben, wo der Lift und sie an keine Widerstände stößt. Nach einem rechtwinkligen Hakenschlagen wird Oggis Häuschen ebenfalls emporgetragen. Wenn du am Cockpit eines Clippers klebst, mit Resten deines Schlafzimmers durch Wolken schwebst, sei auf der Hut vor stoffligen Piloten. Die wischen dich ganz einfach weg wie einen nutzlosen Idioten. Du liebe Zeit, da ist schon jemand an der Türe. Und weil nun Oggi gern erführe, wer da wohl sein mag, geht er hin. Das ist nicht möglich, nein, ich glaube, ich spinn. Der Vetter Jack ist nebst Begleitung da, die aussieht wie eine Doppelgängerin von Oggis Schwester Monika. Und die hat, Himmel hilf, das Gott erbarm, ein pummeliges Baby auf dem Arm. Dass doch der Blitz den beiden ins Gedärme fahre. Die lassen ihm das Baby einfach für 3 Stunden da. Angeblich gehen sie in den fortgeschrittenen Kurs für Single-Elternpaare. Und er kann sehen, wie er mit dem kleinen Liebling klarkommt, ja. Als erstes haut der süße Fratz die Zahnbürste ihm in die Wange und schwadroniert drauf los, noch keinen richtigen Satz. Es hört sich lustig an, nur dauert es nicht lange und schon hat dieses kleine Biest entdeckt, welch Unterhaltungswert in Oggis Nase steckt. Oh, my God. Hier werden von Joey die anderen zwei belehrt über des Babys ganz speziellen Wert für einen, der es unbedingt loswerden will. Da unten in dem Kinderbettchen ist's verdächtig still. Wer sich auf etwas konzentriert, es schließlich auch erreicht, denkt sich der Knirps. Das merke ich mir, als ihm der Pups entweicht. Dass ich nicht gleich darauf gekommen bin, es ist zum Lachen. Mit der Entführung von dem Windelpuper ist doch viel mehr Geld zu machen. Dazu wird er mit einer Winde erstmal hochgehoben, ein Skateboard zielgenau drunter geschoben, abtransportiert und in Arrest genommen, bis seine Eltern mit der Kohle rüberkommen. Joey von der Kohle sprach, hat er die nicht gemeint. Nun hätte man doch erwarten können, dass der Kleine weint. Mitnichten. Er verstummt nur, reagiert höchstens verwirrt, als er ein zweites Mal an seinen Windeln hochgezogen wird. Landet, nachdem das Seil reißt, auf der Spülmaschine. Vermutlich doch mit schmerzverzerrter Miene. Man kann's leider nicht sehen, weil er so ein Mist voll auf die auf den Kopf gefallen ist. Schon lacht er wieder. Ach, welch sonniges Gemüt. Er ahnt ja nicht, was seinem Onkel Oggi jetzt gleich blüht. Was hat der kleine Dummer Jan denn jetzt gemacht? Für wahr kein Grund, dass er noch drüber lacht. Die vordere rechte Flamme von dem Gasherd hat er aufgedreht. Hochexplosiv wird nun das Ganze. Wenn das mal nicht ins Auge geht, dann steht als Überschrift im Wurstblatt von Herrn Nolte: Haus in die Luft geflogen, weil Baby an der Torte naschen wollte. Inzwischen nicht mehr, soll er weinen oder lachen. Sie ziehen den Kleinen in den Schacht der Lüftung. Ah ja, es scheint ihm jetzt doch Spaß zu machen. Als Oggi nach einem Olympia-verdächtigen Sprung und eingeklemmt sich wiederfindet, sieht er, wie um die nächstgelegene Biegung das ihm von seinen Eltern anvertraute Kind verschwindet. Kleine pupt, die Kakerlaken lachen, das Gas strömt aus, man kann nichts machen. So tönt denn Klingel, Funke, spring! Die Explosion ist nicht gering. Vom Ruß geschwärzt, leicht angekohlt, wird Windelpuper abgeholt. Bleibt lediglich noch nachzutragen, der Wiederaufbau von dem Häuschen war keine Frage von paar Tagen.